Um Körperfett abzubauen, ist es nicht notwendig, die Palette der Nahrungsmittel auf eine spartanische Auswahl zu beschränken. Fleisch, Käse, Sahne und Kartoffeln sind sehr wohl erlaubt. Es kommt nur auf die richtige Kombination an. Deshalb, auch Sie haben vielleicht schon einmal vom glykämischen Index, also GI, gehört. Etwa im Zusammenhang mit der sogenannten Glücksdiät. Der glykämische Index wird dabei als Maß für den Blutzuckerspiegel benutzt, den ein bestimmtes Lebensmittel auslöst. Ein niedriger Glücks, das heißt ein niedriger Blutzuckerspiegel auf ein Lebensmittel, gilt als gut, ein hoher als schlecht. Dabei ist es eine Tatsache, dass sich die Werte gerade bei Mischkostmahlzeiten, also wenn verschiedene Lebensmittel zusammen verzehrt werden, wie zum Beispiel Brot mit Margarine oder Joghurt mit Zucker und Obst, unter dem Strich verbessern, aber auch verschlechtern können. Eine Insulinantwort kann sich bei gleichem Kaloriengehalt dramatisch bis zu 400% steigern, wenn Lebensmittel kombiniert werden. Die Insulinausschüttung bei einem Erdbeerjoghurt ist beispielsweise mehr als doppelt so hoch, als würde man bei gleicher Kalorienmenge Milchprotein und Obst einzeln essen, mit 5 Stunden Abstand. Insofern ist der glykämische Index zwar ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, zumal er in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die Bedeutung der Insulinreaktion schuf. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Gewichtszunahme nicht vorrangig von der Kalorienzahl der einzelnen Lebensmittel abhängt, sondern von deren Kombination. Die Kombination der Nahrung entscheidet über eine hohe Insulinausschüttung und damit darüber, ob die Fettspeicherung im Körper begünstigt oder verhindert wird.